Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus hier auf den Frequenzen der freien Radios in Berlin und Brandenburg. Heute in der Sendung. Ursprünglich wollten wir heute was ganz anderes machen, aber in der vergangenen Woche hat es Vorgänge um unseren Kolumnisten Mumia Abu-Jamal, einen gefangenen Radiojournalisten in Pennsylvania, gegeben, den wir seit vielen Jahren von hier aus auch unterstützen, dass wir uns entschlossen haben, heute eine Sondersendung zu den aktuellen Ereignissen zu machen, denn die sind vielschichtiger, als es auf den ersten Blick erscheint. Was ist genau passiert in der vergangenen Woche? Zweierlei. Zum einen wurde er endlich an seinem Auge operiert, sodass er wahrscheinlich jetzt wieder gut sehen kann, was ja einige Monate in Frage stand. Er drohte zu erblinden und die Gefängnisleitung wollte ihm als Journalisten nicht sein Augenlicht retten. Das hätte das Ende seines Berufes bedeutet. Aber neben diesem erfreulichen Ereignis gab es einen sehr gravierenden Einschnitt. Sein laufendes Revisionsverfahren wurde vom Pennsylvania Supreme Court, dem höchsten Gericht im Bundesstaat Pennsylvania, dort wo er einsitzt, gestoppt. Wir wollen heute erstmal gucken, was ist da genau los. Es gibt verschiedenste Veröffentlichungen und wir haben später in der Sendung auch ein Interview mit Michael Schiffmann vom bundesweiten Free Mumia Netzwerk, der uns, so viel kann ich jetzt schon verraten, sehr interessante Einblicke geben kann, die vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick zu erwarten gewesen wären. Wir fangen an mit Dokumentation eines Artikels, der am Montag in der Tageszeitung Junge Welt erschien. Dann werden wir wahrscheinlich dieses Interview machen. Dann haben wir einen Kommentar von Noel Hanrahan. In deutscher Übersetzung liegt der vor. Noel Hanrahan ist Betreiberin mit neben vielen anderen von Prison Radio und sie veröffentlicht wöchentlich mehrere Kolumnen mit und von Mumia Abu-Jamal. Und sie begleitet ihn auch juristisch seit vielen, vielen Jahren. Und dann ganz am Ende hören wir Mumia selbst in seiner aktuellen Kolumne, die auf Prison Radio vor kurzem erschienen und diese Woche am Montag auch in der Jungen Welt. Das Ganze garniert mit etwas Musik. Unsere anderen Standardrubriken wie Demo-Ticker und Veranstaltungshinweise entfallen daher leider aus Zeitgründen. Ich empfehle hierfür den Blog www.stressfaktor.squad.net. Und jetzt etwas Musik. South Bronx, can't get enough. Shy City, Santiago, worldwide. Here we go now, look. Now I ain't did no bids yet, but it's time to take some action. They locking us up, not giving a up, cause they got us all distracted. Ain't learned shit in my classes, so I'm reading some of this Malcolm. They follow my moves all week on Twitter, so this is a tweet I'ma reconsider. Our deck be X-Main, Hunts Point off the express train. We marching, protesting, we rising, so let me explain. We under attack, so we gotta fight back, so don't think that I'm stressing. It's raining, oppression, so I'm training, no question. Mutulu, Suniata, I'm screaming hands off Asada. Why bother? Cause I'm a problem, and you won't see me get called up. They know where I've been, who I live with. Police be thinking I'm a bad boy. Cause I'm rocking at the Rock, guarding the Bronx, so please turn up that sound, boys. It's time to free Mumia, we gotta bring him home. Freedom for Oscar Lopez, that everybody know. The people gotta show me, we screaming now for show. For what you got, we ain't at the mountaintop, from the campus to the parking lot. Hip hop don't stop, I breathe at nomadic cause havoc. Exile born in London town. Next thing, north side, north stars, where I grew up in the underground. Rhyme fest, cap D, juice held down to Shadtown. I'll never be a snitch, always put up a fight. The struggle right here is the story of my life, and I can't just be like whatever. Cause it feels like forever that we not living right. Take time, grab a pen, write a prisoner of a letter. I don't talk to the fans, cause the fans got me fed up. Sign a free Mumia, we gotta bring them home. Freedom for Oscar Lopez, that everybody know. The people gotta show me, we screaming now for show. But what we need is freedom, we screaming free them all, free them all. Free them all now, free them all now. Free them all now, free them all now. Free them all now, free them all now. I can't get enough of what what you got. But we ain't at the mountaintop, from the campus to the parking lot. Hip hop don't stop, I breathe that. All that, we don't work for no money. We do it for the hood, someone means something to me. I'm from the shy where they bang, cause they're hungry for a five to your chest like Jordan on Penny. So what I look like, skirt. How the world ran by some racist nerd. Never mind that, let's make a little track. Free Leonard Peltier, that's the hook right there. Right there. That's the hook right there, right there. This the hook right there. Never mind that, bring Tupac back. Free Leonard Peltier, that's the hook right there. It's time to free Mamiya, we gotta bring him home. Bring him home now. Freedom for Oscar Lopez that everybody knows. Let him know now. The people gotta show me, we screaming now for show. For show. But what we need is freedom, we screaming free him home. Free him home. Free him home now. Free him home now. Free him home now. Şu an Radyoaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Als erstes heute in unserer Sondersendung möchten wir einen Artikel dokumentieren über Mumia Abu-Jamal, der erschien in der Tageszeitung Junge Welt am Montag, den 2. März. Er ist übertitelt mit der Slogan Free Mumia Abu-Jamal und danach Fall eingefroren. USA, Berufungsverfahren von Mumia Abu-Jamal ausgesetzt, Entlassung von Bezirksstaatsanwalt gefordert. Autor des Artikels ist Jürgen Heiser. Im Berufungsverfahren des US-Bürgerrechtlers Mumia Abu-Jamal hat der oberste Gerichtshof Pennsylvanias am vergangenen Montag eine Entscheidung getroffen, die erneut zeigt, dass in diesem Fall das sogenannte Mumia-Ausnahmerecht die Regel ist. Lapidar heißt es im halbseitigen Beschluss, Zitat, alle anhängigen Angelegenheiten in Erwartung weiterer Maßnahmen dieses Gerichts seien ausgesetzt, Zitat Ende. Zudem werde in Kürze ein Special Master, eine Art Jurist mit Sonderaufgaben ernannt, der das Verfahren, Zitat, untersuchen und diesem Gericht Empfehlungen geben soll, Zitat Ende. Mit anderen Worten, dem seit Ende 1981 um seine Freiheit kämpfenden politischen Gefangenen wurden seine Rechte per sofortigen Vollzug für unbestimmte Zeit entzogen. Und was soll der Special Master ausrichten? Vor 2 Jahren kam ein Dokumentarfilm in die Kinos, der die Arbeit des US-Anwalts Kenneth Feinberg beleuchtete, der als ein solcher Special Master für die US-Regierung, Zitat, diffizile Probleme verhandelte. Playing God lautet der vielsagende Titel des Films. Die Wochenzeitung Jüdische Allgemeine nahm sich damals in ihrer Online-Ausgabe kritisch der US-Rechtsinstitution des Special Masters an und nannte den Begriff einen Euphemismus für einen, der den Mächtigen die Drecksarbeit abnimmt. So das Zitat der Zeitung. Wird das auch die Aufgabe des Special Masters in Abu-Jamals Fall sein? Es scheint so, denn laut dem Philadelphia Inquirer sollte diese angeblich neutrale Instanz ermitteln, ob der Bezirksstaatsanwalt von Philadelphia, Lawrence Larry Krasner, sich in einem Interessenskonflikt befindet und ob er bei den, Zitat, Berufungen im Fall des verurteilten Polizistenmörders Abu-Jamal nicht mehr tätig sein dürfe. Das jedenfalls verlangt Maureen Faulkner, die Witwe des 1981 unter bis heute gerichtlich nicht aufgeklärten Umständen getöteten Polizeibeamten Daniel Faulkner. Für sie und den rechten Berufsverband Fraternal Order of Police, kurz auch FOP, mit dem sie seit Jahrzehnten Stimmung für die Todesstrafe und gegen den sogenannten Cop-Killer macht, kann es nur einen Täter geben, Mumia Abu-Jamal. Auch wenn längst klar ist, dass er nicht der Mörder, sondern Opfer des bekanntermaßen gewaltbereiten Daniel Faulkner war, dem seine Uniform erlaubte, seinen rassistischen Hass gegen Schwarze auszuleben. Die Entscheidung des Pennsylvania Supreme Court folgt einem Antrag, den Maureen Faulkner im vergangenen November stellte. Noch schieben die Richter jedoch die, Zitat, endgültige Entscheidung über die Begründetheit von Faulkners Antrag auf. Sie hat gefordert, der Gerichtshof möge Abu-Jamals Fall umgehend Bezirksstaatsanwalt Krasner ablösen und, Zitat, den Generalstaatsanwalt mit der Handhabung der Berufungsanträge beauftragen. Als Grund gab Maureen Faulkners Anwalt George Borchetto an, Krasner sei einer von mehreren Bewegungsanwälten gewesen, die Protestierende verteidigten, die während der Republikanischen Nationalkonvents 2000 in Philadelphia wegen Übergriffe auf die Polizei und Vandalismus verhaftet wurden. Diese Demonstranten seien, Zitat, auch Unterstützer Abu-Jamals gewesen, die seine Freilassung gefordert hätten. So weiter, Borchetto. Was Faulkner und die FOP so gegen Krasner aufbrachten, war Abu-Jamals Erfolg nach langen Jahren des 10-juristischen Kampfs. Ende 2018 räumte Richter Leon Tucker vom Staatsgericht in Philadelphia ihm das Recht ein, abgelehnte Berufungsanträge der Jahre 1998 bis 2014 vor dem obersten Gerichtshof neu verhandeln zu lassen. Wogegen nach einigen Zögern sogar der neu gewählte Bezirksstaatsanwalt Krasner keine Rechtsmittel mehr einlegte. Das war allerdings eine bemerkenswerte Wendung nach Jahrzehnten der Beweismanipulation durch seine Vorgänger und nach einem Interessenskonflikt des Ex-Chefanklägers Ronald Castile, der 1998 als Richter eben jenes Gerichts Abu Jamals Berufungsantrag ablehnte, sich aber nicht für befangen hielt. Für die FOP war Krasners Einlenken ein Verrat. Wütende Polizisten marschierten vor dessen Amtsgebäude auf und forderten seinen Rücktritt. FOP-Anwalt Bocchetto behauptete vergangenen Montag laut Nachrichtenagentur AP, Krasner und Abu Jamal seien, Zitat, offenbar froh darüber, Seite an Seite durch das Gerichtsverfahren zu marschieren, Zitat Ende. Die ethische Krise, er so weiter, nämlich das Leid seiner Mandanten könne niemals juristisch gelöst werden, wenn dieses Gericht jetzt nicht handelt, Zitat Ende. Vom Beschluss des Gerichtshofs schien selbst Bocchetto überrascht, denn er nannte ihn nicht nur sehr bedeutsam, sondern auch ungewöhnlich. Als Special Master erwarte er nun jemanden mit, Zitat, erheblichen staatsanwaltschaftlicher Erfahrung, der alle seine Aktivitäten Krasners durchleuchten müsse. Soweit dieser Artikel, erschienen am Montag, den 2. März 2020 in der Tageszeitung Junge Welt. Autor des Artikels war Jürgen Heiser. Correctional institution and is subject to monitoring and recording. You're listening to the Cornell West Theory, music leavened with love. Live from the bottom, this is Mumia Abu Jamal. Welcome to hell, oinkada pigs, games rigged, dig out bottom. Stuck in clutches of the Dutchess. Guards do push-ups over cotton. Sales, guards, brain, sales, rotten. Heart right, rapture. Freedom props and cell blocks. Capture the innocent. Militant cockback. Drones on blacks and crank watts. Blood cops. Thirsty with one resolution. Take out meta revolution. Airy, pin axe. Throw second back, and prison pens now rusted. If he don't get justice, then the pump will and unload the drags. From the belly of America. Welcome to the bottomless bitch, where hell meets hysteria, the armpit. Full of darkness, hardness, the slave ship, the monster's carcass. I can't take these smells, the screams, the yells, the bars, the bells. All in God's name, live from hell. Full of fire and nails. In a home that's not a house, but a cage or a cell. So for 22 hours a day, the heart wails. My babies can't crash through the glass, so I make them laugh. Visits get cut short, no mail, no phone calls. Pigs with shotguns, living on death row, living on death's throat. Hope is my stamina, grow on a move. Long live John Africa, death sentence, innocence. Fighting my convictions, send my strength to the kids in Wadia. Love, Mumia. The sun doesn't shine. Since I woke up one day, we used, back during the Vietnam War, we used to talk about the military-industrial complex. Well, now you have the prison-industrial complex. You know, that's the reality. That's the reality that we're working with. And blacks, Latinos, Hispanics, Mexicans in the West, and Puerto Ricans in the East, and so-called white trash, poor whites, are the raw material now because there are no laws. Think about it. You don't hear anybody talking about, you know, search and seizure, you know, Fourth Amendment, or any other amendment. What you hear in popular discourse on talk radio stations or in the newspaper is lock 'em up. Yo, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free them all, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. In der vergangenen Woche passierten zwei wirklich wichtige Ereignisse im Leben des gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal. Zum einen bekamen wir die Nachricht, dass sein zweites Auge erfolgreich operiert worden ist im Gefängnis und er wahrscheinlich seine Sehkraft jetzt in voller Stärke behalten hat. Das war ein sehr erfreuliches Ereignis. Gleichzeitig hörten wir am Mittwoch vergangener Woche, dass der Pennsylvania Supreme Court seine Revision stoppen will. Ich habe jetzt am Telefon einen Gast, und zwar Michael Schiffmann vom bundesweiten Frimomia-Netzwerk. Hallo Michael. Hallo. Ich möchte dich fragen, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal genauer erzählen, was vergangene Woche in Pennsylvania in Sachen Mumia Abu-Jamal da passiert ist am Gericht? Ja, die erste Nachricht war natürlich sehr gut, aber dann kam am Mittwochmorgen die Nachricht rein, dass der Pennsylvania Supreme Court seine Revision gestoppt hat. Und das geht zurück auf einen Antrag von der Witwe des 1981 getöteten Daniel Faulkner, wo der Mord Mumia vorgeworfen wird. Sie hat sich an den Pennsylvania Supreme Court gewendet mit einer sogenannten King's Bench Petition, das heißt der Bitte um eine obergerichtliche Prüfung. Und sie argumentiert dort, dass der neue Staatsanwalt, jetzt nicht mehr so neu seit 2,5 Jahren, Krasner, dass er in Wirklichkeit parteiisch wäre für Mumia. Und er wäre parteiisch, weil ein Interessenskonflikt vorläge. Er hätte in der Vergangenheit Organisationen vertreten, wie die National Lawyers Guild, wo Mumia Mitglied ist. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seiner Behörde hätten sich für Mumia eingesetzt und so weiter und so fort. Dieser Antrag ist zunächst auf unterer Instanz abgeschmettert worden und Maureen Faulkner ist mit Unterstützung des Fraternal Order of Police, FOP, in Revision gegangen zum Pennsylvania Supreme Court. Und die haben diese Petition jetzt zur Prüfung angenommen. Mhm. Man muss da vielleicht dazu, zum Verständnis für Hörerinnen und Hörer sagen, die Fraternal Order of Police ist die polizeiliche, politisch gesehen rechts außen stehende Lobbyorganisation, die seit Jahrzehnten versucht, nun ja aber schon mal. Fraternal Order of Police ist also nicht das, was wir eine Gewerkschaft nennen würden, sondern es ist eine Standesorganisation und sie ist reaktionär, so wie viele Standesorganisationen sind. Das heißt, sie verteidigen alle korrupten und Gewaltaktionen der Polizei. Teilweise auch mit rechtlichen Mitteln, vor allem aber auch mit propagandistischen Mitteln. Diese Petition, die jetzt eingereicht wurde und vom Pennsylvania Supreme Court angenommen wurde, ist formal eingereicht worden von Maureen Faulkner, also dieser Polizistenwitwe. Ja, ja. Aber de facto ist ein 210 Seiten langer Riemen. De facto könnte Maureen Faulkner all diese Sachen überhaupt nicht machen ohne die FOP-Infrastruktur. Und deswegen werden die beiden, Maureen Faulkner und FOP, in Sachen Mumia häufig und recht in einem und demselben Atemzug genannt. Wie bewertest du denn die Tatsache, dass dieses höchste Gericht Pennsylvanias, der Pennsylvania Supreme Court, Mumias Revision mit der Begründung von möglicher Voreingenommenheit eines staatlichen Vertreters stoppt, denn das Ganze steht ja vor dem Hintergrund, dass ja gerade vor kurzem erst ein ehemaliger Richter genau dieses Gerichtes überführt worden ist, 1998 Mumias Revision voreingenommen abgelehnt zu haben. Also das ist doch, eigentlich sollte die Revision Mumias doch genau um solche Praktiken gehen, wie sie im Pennsylvania Supreme Court in seinem Verfahren vorgekommen sind. Naja, es ist ironisch, dass die FOP jetzt in der Staatsanwaltschaft, die sich versucht, gegenüber Mumia halbwegs fair zu verhalten, der denselben Interessenskonflikt vorzuwerfen, wie er beim Pennsylvania Supreme Court in Wirklichkeit über viele Jahre hinweg vorgelegen hat. Es ging um diesen Richter Ronald Castile, der in seinen letzten Jahren sogar Vorsitzender des Pennsylvania Supreme Court gewesen ist. Und es hat ja ein Gericht im Dezember 2018 und dann erneut im März 2019 befunden, dass hier ein Interessenskonflikt vorgelegen hat, weil dieser selbe Richter während Mumias erster Revision eben Staatsanwalt gewesen ist. In dem Fall ist die Sache wirklich eindeutig. Es dreht sich um eine und dieselbe Person, die einmal als Ankläger auftritt und dann als Richter. in einem, würde ich mal sagen, Land, was sich als Rechtsstaat versteht, können die Leute über sowas nur lachen. Und in den USA ist es eben über 20 Jahre hinweg praktiziert worden. Das heißt, dort ist der Fall eindeutig und in ihrer Retourkutsche versuchen Maureen Faulkner und die FOP eben jetzt zu sagen, jeder, der nur mal irgendwie mit jemandem was zu tun hatte, der sich für Mumia eingesetzt hat, ist dadurch per Kontaktschuld zu eliminieren, weil er oder sie parteiisch ist. Ja. Das heißt, inhaltlich ist die ganze Sache lächerlich. Und umso bestürzender ist eben, dass 4 von 7 von den Richtern vom Pennsylvania Supreme Court eben beschlossen haben, dass sie diese Petition zur Prüfung zumindest annehmen. Ja, ich kann mich erinnern. Sie haben jetzt noch nicht beschlossen, dass Bressner und seine Behörde zu parteiisch für Mumia sind, sondern sie haben beschlossen, einen sogenannten Sonderermittler einzusetzen. Ich meine, das Ganze ist ja unheimlich ungewöhnlich. Eine King's Bench Petition, sowas passiert ja nicht alle Tage. Es ist sehr selten, dass sowas überhaupt an den Pennsylvania Supreme Court gestellt wird. Kannst du uns ein bisschen mehr zu diesem Sondervorgehen erzählen? Du hast absolut recht. Also zur King's Bench Petition sind 2 Sachen zu sagen. Erstens mal gibt es das von den 50 Bundesstaaten in den USA nur in 7 Staaten, stammt also noch aus dem alten englischen Recht, nur 7 Staaten haben das übernommen. Eine etwas altertümliche Sache, was man auch an dem Ausdruck King's Bench sehen kann. Es gibt ja in den USA keinen König. Offiziell zumindest nicht. Solche Petitionen werden erstens sehr selten gestellt und zweitens noch seltener überhaupt zur Prüfung angenommen. So wie der US Supreme Court ja die meisten Anträge, die an ihn gestellt werden, 99% aller Anträge, von vornherein gar nicht prüft, sondern ablehnt, werden die meisten King's Bench Petitions auch abgelehnt. Und das war zum Beispiel beim Pennsylvania Supreme Court erst im letzten Herbst der Fall, wo 2 langjährige Todestraktgefangene gesagt haben, unsere Behandlung hier ist grausam und unmenschlich und ungewöhnlich und verstößt deswegen gegen den 8. Verfassungszusatz der USA. Ohne Prüfung abgelehnt worden. Das heißt, bei dieser gravierenden Sache, wo es wirklich um elementare Menschenrechte geht, heißt Freiheit von ungewöhnlicher und grausamer Bestrafung, haben sie gesagt, befassen wir uns erst gar nicht. Und bei dieser Petition, deren Retourkutschencharakter offensichtlich ist von FOP und Maureen Faulkner, haben sie gesagt, oh ja, das müssen wir zumindest prüfen, wir setzen einen Sonderermittler ein. Und das ist schon eine besorgniserregende Entwicklung, wobei ich sagen muss, bevor wir nicht mit der Verteidigung von Mumia sprechen konnten, die Interpretation ist nicht ganz klar. Ich habe eben gesagt, dass nur 4 von den Richtern an der Entscheidung teilgenommen haben. Und ich habe dann mal untersucht, wer diese Richter sind. All diese Richter sind erst ernannt worden in den Jahren 2015, beziehungsweise gewählt worden 2015 bis 2017. Die anderen 3 Richter, die nicht an der Entscheidung teilgenommen haben, die gehören sozusagen noch zur alten Garde. Mit anderen Worten, sie saßen auch im Pennsylvania Supreme Court, als der Richter mit dem Interessenskonflikt, nämlich Ronald Castile, noch dort saß. Das heißt, sie haben sich aus der Entscheidung zurückgezogen, weil sie sonst auch einen Interessenskonflikt gehabt hätten. Ein Lerneffekt im Pennsylvania Supreme Court. Ein Lerneffekt, ja, sensationell in der Hinsicht. Ja. Ich würde eher sagen, sie sind mal gewarnt und sie haben das gar nicht erst versucht. Und diejenigen, die das jetzt beschlossen haben, warum sie das beschlossen haben, diesen Sonderermittler einzusetzen, ist meines Erachtens nicht 100% klar. Mhm. Ich habe auch mal geguckt, was so die Parteizugehörigkeit ist. Eine andere Ungewöhnlichkeit in den USA. Hier würde man nie von der Parteizugehörigkeit von einem Richter sprechen. Dort von den 7 Richtern werden 5 den Demokraten zugeordnet und zwei den Republikanern. Und von den vier, die sich beteiligt haben, ist eine Richterin, gilt als Republikanerin und drei als Demokraten. Ich habe jetzt mal geguckt, bei den Demokraten, zumindest einer dieser Richter ist auch auf der Plattform von einem Reformprogramm gewählt worden. Mit anderen Worten, was ich damit sagen will, was jetzt wirklich dahinter steckt, hinter dieser Entscheidung, ob es das alte Anti-Mumia-Racket ist und sie suchen an den Haaren herbeigezogene Begründungen, um Mumia keinen neuen Prozess zu gewähren, oder ob sie jede Entscheidung, die in Zukunft in Bezug auf Mumia fällt, dass sie all ihre Schritte hieb- und stichfest machen wollen und sichern wollen, das ist nicht so ganz klar. Du behältst dir einen Funken von Resthoffnung, dass das langfristig sich sogar für gut für Mumias Bemühungen um Freiheit herausstellen könnte. Ja, also zumindest denke ich, dass wir nicht vorschnell urteilen sollten. Und da wäre es halt wichtig, von der Verteidigung zu hören. Und wir in Deutschland sind ja in der wunderbaren Lage, dass wir in den letzten beiden Märzwochen, nämlich vom 13. März bis zum 21. März, eine Rundreise organisiert haben mit einem Mitglied des Verteidigungsteams, nämlich mit Johanna Fernandes. Du nimmst mir meine Fragen aus dem Mund. Genau danach wollte ich dich fragen. Denn ja, ich denke, das sind ja wahrscheinlich gute Gelegenheiten für Unterstützerinnen von Mumia Abu-Jamal zusammenzukommen und gemeinsam mal zu überlegen und dann auch noch mit kompetenter Begleitung, was könnten wir von hier aus tun, um Mumia Abu-Jamal und seine Solidaritätsbewegung von hier aus zu unterstützen. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr zu der Tour. Das ist in zweierlei Hinsicht eine wunderbare Gelegenheit. Erstens haben wir Gelegenheit, eine kompetente Interpretation von den jüngsten Ereignissen jetzt zu bekommen, von was diese King's Bench Petition und so weiter betrifft und auch darüber, was die nächsten Schritte der Verteidigung sein werden und wie es weitergehen wird. Und zweitens haben wir eben die Gelegenheit, zusammen mit Johanna Fernandes zu beraten, was die Schritte für die Solidaritätsbewegung speziell auch in Deutschland sein können. Was können wir in Deutschland beitragen, um die US-Solidarität für Mumia und Mumia selbst zu stärken? Wir wussten natürlich vorher nicht, dass sowas kommen würde, aber der Zeitpunkt für diese Tour vom 13. März bis zum 21. März könnte nicht besser sein. Noch ein paar Worte zu Johanna Fernandes. Sie lehrt Geschichte und Politik an der Baruch University in New York, hat gerade ein Buch über eine Organisation rausgebracht, die so ähnlich ist wie die Black Panther Party. Es ist die Entsprechung unter den Latinos und Latinas damals in den 70ern, nämlich die Young Lords. 400 Seiten Buch, wissenschaftlich aber sehr lesbar, was sie auch dabei haben. Ich habe mich mal schlau gemacht. Die Tour fängt an am 13. in Heidelberg. Am Deutsch-Amerikanischen Institut werden die Mumia-Supporter und die Rote Hilfe dort mit Johanna Fernandes die Veranstaltung durchführen. Ja, genau. Dann fährt sie weiter nach Hannover am Montag, den 16. Am Dienstag, im Kulturzentrum Pavillon. Ja, am Dienstag, den 17. März, ist sie dann in Frankfurt am Main zu Gast. Danach am Mittwoch, den 18. März, also am Tag des politischen Gefangenen, um 19.30 Uhr im Café Weltecho in Chemnitz. Dann fährt sie nach Berlin. Das ist dann der 19. März. Da wird sie im Mehringhof in der Schule für Erwachsenenbildung ihren Vortrag machen. Und dann geht es weiter am Wochenende nach Bayern. Und zwar zuerst nach Franken, nach Nürnberg, am 20. März. Und am 21. März, das ist dann der letzte Abend ihrer Tour in München. Veranstalter in beiden Orten sind Bündnisse, die die Rote Hilfe oder die jeweiligen Ortsgruppen organisiert haben. Ja. Sag doch vielleicht nochmal für interessierte Hörerinnen und Hörer die Webseite des bundesweiten Free Mumia-Netzwerkes an, weil da sind ja bestimmt noch mehr Details drauf. Die Website, auf der auch all diese Termine stehen, ist freiheit-für-mumia.de, dann /Termine. Einen Termin will ich noch hinzufügen. Am Freitag, den 6. März, kommt im Stadtteilladen Schwarze Katze in Nürnberg der Film Justice on Trial, den im Wesentlichen Johanna Fernandez zusammen mit einem anderen Regisseur gedreht hat. Sehr sehenswerter. Das ist ein Film über Mumia, ja? Knapper und prägnanter Film über den Fall von Mumia. Hintergrund, das ist, ich habe vorhin den beruflichen Hintergrund von Johanna erwähnt. Sie besucht Mumia seit 20 Jahren im Gefängnis und kann also als eine der ausgewiesensten Expertinnen zu seinem Fall überhaupt und als eine der langjährigsten und zähesten und engagiertesten Unterstützerinnen gelten. Ja, das ist dann in Zeiten wie diesen wirklich ein brillantes Timing, dass diese Tour gerade ansteht und wir hier im Land die Möglichkeit haben, uns darüber auszutauschen. Ich werde auf jeden Fall in Berlin dabei sein, alle dahin kommen und sich live mit überlegen, wie wir denn Mumia Abu-Jamal von hier aus unterstützen können und auch seinen Support dort in den USA, denn da gibt es eine Menge Dinge, sowohl auf materieller als auf politischer Ebene, wo die Unterstützung brauchen, denke ich mir. Das hoffe ich auch sehr. Und ich kann den Hörerinnen und Hörern nur sagen, es lohnt sich, zu den Veranstaltungen selbst zu gehen. Ich habe Johanna schon oft sprechen hören und die Leute, die hinkamen, haben es nie bereut. Das sind wirkliche Erlebnisse, wo man hinterher denkt, bin froh, dass ich da gewesen bin. Ich habe eine Menge neue Sachen erfahren und ich habe auch Enthusiasmus und Kampfgeist und Optimismus mitbekommen. Michael, ich danke dir vielmals für diese Informationen. Viel Erfolg. Ich danke dir. Und wir hören uns bestimmt irgendwann in dieser Sendung wieder. Wunderbar, das wäre schön. Bis dann. Freedom man, freedom. That's right. Free Mumia, hier ein Song von Alex Majorano, einem Berliner Musiker. Den hat er vor einigen Jahren gemacht. Letztes Jahr hat er auch im Super Molly ein Solidaritätskonzert von Mumia Abu Jamal gespielt. Großartige Sache. Sowas passiert in Berlin, wenn die Leute sich mal mit den wichtigen Dingen des Lebens beschäftigen und nicht ständig nur gebeutelt sind von der Arbeit. Wir hatten mal, ich glaube auch vor 2 Jahren, ein Interview mit Alex Majorano hier in der Sendung. Vielleicht sollte ich ihn mal wieder einladen. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Aspekt, ein weiterer Kommentar. Mumia Abu Jamal ist ja ein Radiojournalist, schon vor seiner Verhaftung gewesen und ist es heute noch. Viele seiner Beiträge, die dann in andere Radiostationen, so wie auch zum Beispiel unsere gehen, kommen von Prison Radio. Das ist ein Projekt, was Noel Hanrahan und einige andere Menschen in den USA betreiben. Viele ihrer Korrespondentinnen sind Gefangene, eigentlich fast alle. Und sie haben einen Blog, der heißt prisonradio.org. Dort könnt ihr, ich glaube, circa 50 Korrespondentinnen und Korrespondenten, die sie haben, aus den verschiedenen Gefängnissen und dem gefängnisindustriellen Komplex der USA hören. Einer ihrer wahrscheinlich regelmäßigsten Kommentatorinnen und Kommentatoren ist Mumia Abu Jamal. Und Noel Hanrahan hat sich in den letzten Jahren auch sehr engagiert, juristisch ihm zu helfen. Gerade als es darum ging, dass er medizinisch behandelt wird, vor einigen Jahren, regelmäßige Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht erinnern, hatte sie da sehr großen Erfolg. Sie hat am 26., also einen Tag nach der Pennsylvania Supreme Court Entscheidung, einen Kommentar veröffentlicht, in dem sie fragt, was denn eigentlich diese Sonderermittlung soll und worüber denn der Pennsylvania Supreme Court so besorgt sei. Und den lesen wir euch jetzt vor, beziehungsweise ich lese den jetzt vor. Und wir dokumentieren also von der Webseite vom Blog von Prison Radio den Kommentar. Ich muss gleich dazu sagen, unser vorheriger Interviewgast Michael Schiffmann hat den vor einigen Tagen übersetzt. Er ist auch inzwischen vielfach im Internet veröffentlicht. Wer ihn lesen will, wird ihn wahrscheinlich auf deindimedia.org oder auf den Webseiten des Berliner Free Mumia Bündnisses oder des bundesweiten Free Mumia Netzwerkes finden, vermute ich mal. Also, Gericht stimmt Antrag der FOP zu. Kommentar von Prison Radio von Noel Hanrahan. 4 Richter des Pennsylvania Supreme Courts haben ihr wahres Gesicht gezeigt. Rückschlag für Mumia Abu Jamal. In einem unverfrorenen Versuch, das Recht auf den Kopf zu stellen, haben die 4 Richter und Richterinnen David N. Wecht, Christine Donahue, Kevin McDoherty und Sally Updike Mundy vom Pennsylvania Supreme Court dem Antrag der Fraternal Order of Police, kurz auch FOP, auf obergerichtliche Prüfung, eine sogenannte King's Bench Petition, entgegengenommen, in dem verlangt wird, dass das Gericht dem Bezirksstaatsanwalt in Philadelphia die Zuständigkeit entzieht. Das Gericht lässt nun die Beschuldigung untersuchen, der Staatsanwalt würde Mumias Partei ergreifen. Jetzt soll ein sogenannter Sonderexperte die Beschuldigung der Parteilichkeit in der Staatsanwaltschaft des Antikorruptionskämpfers Larry Krasner untersuchen. Das kann ja wohl nur ein schlechter Witz sein. Es war die alte Garde des rassistischen Strafverfolgungsregimes in Philadelphia, Frank Rizzo, Ed Rendell, Joe McGill und Lynn Abraham, die parteiisch und korrupt war. Philadelphias progressiver Bezirksstaatsanwalt Larry Krasner hat keine Einwände gegen eine neue Beweisanhörung in Mumia Abu Jamals Verfahren erhoben, auf der von der früheren Staatsanwaltschaft unterdrücktes Beweismaterial zugunsten Mumias untersucht werden kann. Richter Leon Tucker vom Prozessgericht in Philadelphia hat die früheren Anklagevertreter scharf für ihren Versuch, Beweismaterial buchstäblich verschwinden zu lassen, getadelt. Man fragt sich, wer dieser Sonderexperte wohl sein soll. Ein Vertreter der FOP? Ein ehemaliger Bezirksstaatsanwalt? Dieser erste Schritt ist ein Schlag gegen die Bewegung für staatliche Rechenschaftspflicht, die zur Wahl Krasners geführt hat. Mit dieser Wahl hat die Bevölkerung sich gegen die tief eingefleischte Korruption der Polizei gestellt. Hier wird versucht, der Demokratie vor Ort den Boden zu entziehen. Der Antrag der FOP fordert einen sogenannten außerordentlichen Rechtsbehilf und begründet dies mit der Behauptung, Krasners Entscheidung, sich Mumias Bemühungen um einen neuen Prozess nicht entgegenzustellen, sei in irgendeiner Hinsicht korrupt. Ein sogenannter außerordentlicher Rechtsbehilf ist eigentlich Situationen vorbehalten, in denen der Pennsylvania Supreme Court dafür sorgen muss, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Aber bei dieser Entscheidung ist genau das Gegenteil der Fall. Diese Intervention des Gerichts riecht nach einem Vertuschungsmanöver. Bis zum neuen Bezirksstaatsanwalt Krasner und Richter Tucker war jeder Schritt in Mumias Verurteilung und seinen Berufungsversuchen durch und durch von rassistischer Korruption gekennzeichnet.

Kolumne von Mumia Abu Jamal. Sister Marpessa, a griot passes. In African traditional societies, the griot. In den traditionellen afrikanischen Gesellschaften war der Griot jemand, der die Geschichte des Stammes im Gedächtnis behielt und als Erzähler oder Sänger mündlich überlieferte. Er gab weiter, was es Wissenswertes über Könige, Kriege und herausragende Ereignisse zu berichten gab, die sein Volk als Gemeinschaft, Nation oder Stamm auszeichneten. Vor einigen Wochen ist die Frau, die sich in der schwarzen Gemeinde als Sister Marpessa einen Namen gemacht hat, in die Welt der Wesen zurückgekehrt, nachdem sie jahrzehntelang hart als Griot für den Black Tribe, den Stamm der Schwarzen in den USA, gearbeitet hatte. Sister Marpessa lebt in einer Kleinstadt im Bundesstaat Delaware an der Ostküste der USA. Ihre Arbeit war Schreiben, vor allem über die Freiheitskämpfe der Schwarzen. Sie hatte schon über Gefängnisse und Gefangene geschrieben, lange bevor die Masseninhaftierungen zu einer Sache wurden, zum Thema schlechthin. Seit den 1990er Jahren veröffentlichte sie zusammen mit einer kleinen Gemeinschaft kämpferischer Schwestern im Internet Artikel über die ihnen wichtigen Themen. Sister Marpessas Liebe zu allen Schwarzen floss durch ihre Fingerspitzen, in Stifte und Tasten, wenn sie über ihre eigenen Einsichten schrieb, und in Artikel und Kolumnen über aktive Brüder und Schwestern in Delaware, das Gefangenenkollektiv der Move 9 und über mich. Dass ihr die Sache der politischen Gefangenen besonders am Herzen lag, wurde deutlich, als sie am 21. Januar 1998 unter der Überschrift »Was ist Jericho 98?« einen Artikel schrieb, aus dem ich folgendes Zitat entnehme. Die Vision des Projekts Jericho 98 leitet sich von jenem alten Spiritual ab, in dem der erste Vers lautet: »Joshua schlug die Schlacht von Jericho, Jericho, Jericho, Joshua schlug die Schlacht von Jericho und die Mauern stürzten polternd ein.« Seit eh und je leugnet die Regierung der Vereinigten Staaten die Existenz von politischen Gefangenen in diesem Land. Wir sind davon überzeugt, dass eine in den nächsten 14 Monaten erfolgende konzertierte und organisierte Anstrengung dafür sorgen wird, dass die Vereinigten Staaten die Existenz der eingesperrten Brüder und Schwestern nicht länger leugnen können. Wir werden die Voraussetzungen dafür schaffen, Amnestie und Freiheit für alle politischen Gefangenen durchzusetzen. Sie schmoren seit Jahrzehnten in US-Gefängnissen, während wir nur ineffektive und schlecht organisierte Kampagnen zur Erlangung ihrer Freiheit auf die Beine stellten. Es ist deshalb an der Zeit, zu diesem Thema endlich eine Kampagne von internationaler Bedeutung zu schmieden. Wir werden in Kirchen, Schulen, Kneipen und Versammlungen darüber informieren, dass es in diesem Land politische Gefangene gibt. Auf Podiumsdiskussionen mit Plakaten, Buttons und Broschüren werden wir das Thema ansprechen und für das Frühjahr 98 den Marsch auf das Weiße Haus organisieren. Soweit das Zitat. Wir alle hatten das Glück, Sister Marpessa auf unserer Seite, der Seite der Freiheit zu haben. Vor einigen Jahren hat eine Gruppe von Unterstützern sie in ihrem kleinen Haus in Delaware aufgesucht und ihr eine Auszeichnung in Form des afrikanischen Kontinents überreicht. Auf der Vorderseite waren die Worte eingraviert: Wir lieben dich, wir respektieren dich. Jeder Stamm braucht einen Griot wie Sister Marpessa, denn Griots sind das kollektive Gedächtnis des Volkes. Marpessa Kupendua, Frau von Jaffre, Mutter von vielen, ist an den Ursprung zurückgekehrt. Wir lieben und respektieren sie. From imprisoned nation, this is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal. Sie erschien vor circa 2 Wochen auf prisonradio.org im englischen Original von Mumia selbst und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser in der Tageszeitung Junge Welt am Montag, den 2. März 2020. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Mumia Abu Jamal, sentenced to death in America. Just like so many blacks, taking a fall for a murder he didn't even commit. They don't have any proof, they can't charge him with this bogus shit. Slam him in jail and throw away the key. You know the police made the witnesses change. Ein Klassiker, dieser Song aus der deutschsprachigen Frimumia-Bewegung. Gibt allerdings auch viele, viele andere Klassiker. Ich habe mal ein bisschen in unserem Archiv gewühlt. Ich habe jetzt mindestens 80 verschiedene Soli-Songs für Mumia Abu Jamal aus den letzten 3,5 Jahrzehnten gefunden. Es ist unglaublich, wie dieser Fall auch die Musikwelt inspiriert hat. Ich kenne eigentlich zu keinem anderen Repressionsfall so viel Musik wie zu diesem. Trotzdem spiele ich immer dieselben paar Lieder. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil sie mir am besten gefallen. Anyway, unsere Sondersendung neigt sich jetzt dem Ende zu. Sie ist so gut wie zu Ende. Das letzte Wort wird Mumia Abu Jamal selbst in dieser Sendung haben. Das ist seit vielen Jahren so und das wird so lange bleiben, bis er frei ist, nach Berlin kommen und im freien Radio einen neuen Jingle aufnehmen kann, den wir dann vielleicht spielen. Mal sehen. Es wird ja jetzt wohl noch etwas länger dauern, so wie wir heute in der Sendung erfahren haben. Ich möchte nochmal auf die Tour von Johanna Fernandez hinweisen. Die Sprecherin von Mumias Verteidigung wird ab dem 13. März in Deutschland sein für 10 Tage. Sie wird in Heidelberg, in Hannover, in Frankfurt, in Chemnitz, in Berlin, in Nürnberg und in München sprechen. Und es ist da auch die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen und gemeinsam zu überlegen, wie wir Mumia und die Soli-Bewegung in den USA unterstützen können. Alle möglichen Informationen dazu finden sich auf der Webseite freiheit-für-mumia.de. Im Internet gibt es keine Umlaute, deswegen wird für mit UE geschrieben, freiheit-für-mumia.de. Da findet ihr alles, was ihr zu dieser Tour und auch generell zu dem, was ihr heute hier in der Sendung gehört habt, wissen möchtet. Ja, diese Sendung wird es bald als Podcast geben. Verbreitet sie gerne weiter, schickt sie Freundinnen und Bekannten in den sogenannten sozialen Netzwerken oder wo auch immer ihr Sachen reinstellen mögt. Unser Blog, wo alle Podcasts, auch der von dieser Sendung in einigen Stunden sein wird, heißt radioaktivberlin.nostate.net. So, das war's von mir. Das letzte Wort hat wie immer Mumia. Macht's gut und bleibt dran hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Macht's gut, tschö. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal.